WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir schon wieder. 1 Uhr nachts. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute haben wir Themennacht. Und das Thema heute Nacht heißt allein. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die extrem einsam sind. Dann gerne mit Leuten, die sich im Leben schon mal alleine gelassen gefühlt haben. Oder mit Menschen, die alleine sind, sehr alleine sind, sich aber nicht einsam fühlen, sondern dieses Alleinesein selbst ausgewählt haben. Vielleicht steht ihr mit eurer Meinung auch allein da oder ihr habt es allein geschafft, irgendwie aus einer sehr komplizierten Situation, vielleicht aus einer Sucht oder was auch immer herauszukommen. Ihr könnt gerne anrufen unter 0800 220 50 50 zu diesem Thema oder mailen domian@wdr.de. Nun bin ich sehr gespannt auf die Anrufer heute und die einzelnen Geschichten. Und die erste Anruferin ist Cornelia und Cornelia ist 78. Guten Morgen, hallo. Cornelia. Ja. Hallo Domian. Hallo Cornelia. Ich freue mich sehr, dass ich drankomme, weil ich habe immer das Gefühl, die ganzen Jahre, du siehst mich an oder sprichst zu mir. Und du hast mir viel geholfen, das Leben hier durchzustehen. Dankeschön, das ist sehr nett, dass du das sagst. Ich bin seit 16 Jahren hier. Was ist hier? Was meinst du mit hier? Hier ist ein altes Holzhaus im Wald. Den Wald habe ich selber gepflanzt. Ach. Sehr viele Lärchen und Eichen und... In Deutschland? In Deutschland, in Niederbayern. In Niederbayern. Ja. Wie tief im Wald steht denn dieses Haus? Da gibt's immer kleinere Wälder und Bauernhöfe dazwischen. Mhm. Das ist so eine ganz spezielle, ist ganz speziell, wie das liegt. Also immer wieder Wiesen und das hat ja die beste Kornkammer im Rottal. Also für Deutschland wird sehr viel Korn und jetzt leider sehr viel Mais gezüchtet. Und du wohnst in diesem Holzhaus alleine im Wald seit 16 Jahren? Ja. Das finde ich sehr spektakulär. Ich habe ganz, am Anfang war es hart, ich habe mähen gelernt. Ja. Das hat mir auch niemand gelernt. Also ich habe also natürlich schon Fehler gemacht. Ich habe Brot backen gelernt. Ich habe Obstbäume angepflanzt, Garten und Blumengarten angepflanzt. Also du versorgst dich da quasi selbst? Zum großen Teil. Zum großen Teil. Hast du Tiere auch? Nein, zu mir kommen nur alle armen, kranken Tiere, die haben einen siebten Sinn. Wenn es denen schlecht geht, so Katzen, Kater, die werden immer nicht gerne gehalten bei den Bauern. Ja, und werden rausgeschmissen, weil sie zu viele sind. Die kommen immer zu mir, weil ich dann ab und zu einen Tierarzt zahle und auch Futter gebe und mich um die kümmere. Wie kann man sich das vorstellen? Also in diesem Haus, wenn du uns siehst, gibt's natürlich Strom, das ist klar. Hast du fließend Wasser? Ja, das ist aber auch das Einzige, das klar ist. Also sonst, ich habe also keinen Komfort, ich habe keine Badewanne. Das ist also das, was mir am meisten abgeht. Ich koche mit einem Holzofen. Ja, hast du denn fließend Wasser? Das habe ich schon. Ja, auch eine Toilette? Ganz eine kleine. Und da ist jetzt also der... das ist jetzt gelegt worden, das Abwasser. Ah. Und die haben also hier gehaust, die haben also meinen ganzen Garten alles zerstört, sind unangemeldet gekommen, aber gegen den Staat habe ich also keinerlei Möglichkeiten, mich durchzusetzen. Das verstehe ich. Aber ist es nicht auch ein Vorteil, dass du jetzt an das Abwassersystem angeschlossen bist? Für mich macht es keinen Unterschied. Wir haben ein Sechskammersystem gehabt. Also. Für mich macht das keinen großen Unterschied. Ich muss halt mehr zahlen jetzt. Ja, ja. Dieses Haus, gehört dir das Haus? Ja. Wie hat man sich das vorstellt? Ich habe es vor 40 Jahren gekauft, damit meine drei Söhne also so ein bisschen mehr Luft und Freiheit haben am Wochenende, weil ich gedacht habe, das wünschen sich die Kinder, war aber überhaupt nicht so. Die waren gar nicht gerne da. Wie kam denn bei dir dann die Entscheidung zu sagen, ich, da warst du ja auch schon über 60, als du die Entscheidung getroffen hast, ich gehe jetzt in den Wald. Ich bin jünger noch. Ja, wie kam die Entscheidung zu sagen, ich gehe jetzt in den Wald? Warum? Warum? Ich bin krank geworden, ich habe Darmkrebs bekommen und vor 20 Jahren war das ein Todesurteil. So hat man das aufgefasst oder verstanden. Mhm. Und man hat gar nicht gehofft, dass man gerettet werden könnte. Ja. Und ich wollte die letzte Zeit also nicht vertun mit noch mehr Geld anschaffen und so, in Bewegung sein, ja, sondern ich wollte eigentlich mein Leben aufarbeiten und Ruhe finden und habe diesen Weg gewählt. Und kurz darauf ist dann mein Mann, hat auch Krebs gekriegt, Bauchspeicheldrüsenkrebs, dann ist er gestorben. Und ich habe ihm versprochen, dass ich das Haus renoviere und fertig mache. Wie groß Weil ist das Haus? Das ist schon 350 Jahre Ach alt. So, ein sehr altes Haus. Wie groß, wie viele Quadratmeter hast du? Oh, das weiß ich gar nicht. Also ich habe eine alte Mühle. Na, wie viele Zimmer sind es denn? Bei mir zähle ich mal 5 oder 6. Ah ja, immerhin. Ich hatte es mir jetzt kleiner vorgestellt. Ja, aber ich habe mich zurückgezogen auf 2 Zimmer, weil die kann ich gut heizen. Du heizt immer mit Holz, hast du gesagt? Ja, ja. Auch wenn es ganz kalt ist jetzt, du bist tapfer dabei. Und schlägst du das Holz auch selbst? Machst du es klein? Ja. Das ist eine anstrengende Arbeit für eine ältere Frau. Ja, ja. Aber du kannst es. Ja. Was machst du überhaupt den ganzen lieben langen Tag? Ich liege fast im Bett, weil ich Schmerzpatient bin und sehr große Schmerzen habe. Ach so. Und auch in der Nacht aufwach von den Schmerzen. Ich kann also nur mit Morphin leben, aber das wirkt bei mir leider nicht mehr, also oder gar nicht mehr. Und dann schwitze ich recht stark und ihr hattet mal einen Herrn, der hat im Sommer das auch gehabt, dass er so geschwitzt hat. Und ich habe auch geschrieben und wollte eine Verbindung zu ihm, ist mir aber nicht gelungen, weil ich gedacht habe, der hätte vielleicht, also... Vielleicht haben wir deinen Brief an ihn weitergereicht, mit Sicherheit sogar, wenn du geschrieben hast, was dann da ausgeworden ist. Ja, und er hat aber keine Antwort gegeben. Ja, das liegt ja nicht in unserer Macht, das tut mir dann leid. Ja. Sag mal, Cornelia, wenn du den ganzen Tag dann da so liegst... Ja. Ist das nicht total doch traurig, die Existenz, und doch einsam? Manchmal. Was ist daran dennoch schöner, in diesem Haus das Leben zu führen, was du führen musst, als denn zum Beispiel in einer Wohnung oder in einem Haus, in einem Ort oder in einer Stadt? Ich wäre nicht abgelenkt. Ich kam auf die... Da muss ich dazu sagen, ich war immer so ein sehr neugieriges Kind auch. Und habe mich immer interessiert, also wo die Menschen herkommen. Ich habe Ausgrabungen gesammelt, 40 Jahre und 40 Jahre außereuropäische Kunst gesammelt und habe mir immer Bücher jetzt kommen lassen. Leider sehe ich nicht mehr so gut und studiere die. Und ich habe also da, ich finde, das Wichtigste ist überhaupt, dass man sich weiterentwickelt, dass man für was Interesse hat und sich kümmert, egal was es ist. Du hast gerade gesagt, ich möchte nicht abgelenkt sein, das wärst du in einem Ort oder in einer Stadt. Ja. Auf was möchtest du dich denn konzentrieren? Ja. Wie bitte? Ich sage, auf was möchtest du dich denn unbedingt konzentrieren? Ja. Na, wir missverstehen uns. Die Frage ist, was ist denn das Wichtigste für dich in deinem Leben, auf das du dich unbedingt konzentrieren möchtest? Auf was? Dass ich in Würde und Zufrieden sterben kann. Hast du manchmal Angst in dem Haus? Selten. Am Anfang hatte ich sehr viel Angst. Und das Erste, wenn irgendjemand kommt, ein Kaminkehrer oder von der irgendwie staatlich jemand vorbeikommt, weil was geändert werden soll, da ist immer die erste Frage, ich hätte so viel Angst, ich würde also keine Nacht hier bleiben. Ich könnte zwar Angst nicht aushalten, aber ich bin als junge Frau überfallen worden und da ging es schon sehr also nah dran und da hat mich meine Stimme gerettet. Und also viele Leute werden jetzt sagen, Mensch, die Cornelia, 78 Jahre alt, gesundheitlich angeschlagen, gerade in den Nächten, wenn sie im tiefen Wald allein in dem Haus sitzt, da muss sie doch bibbern vor Angst, dass da irgendwas passiert. Ja, ich habe mir das auch eine Zeit lang überlegt, ob die Angst also Herrschaft über mich bekommen soll. Mhm. Dann muss ich gehen. Und es war schon so, dass, also hier hat jemand Hanf angepflanzt und mit dem Gewehr rumgeballert und so. Und dann habe ich schon Angst gekriegt und bin am nächsten Tag in die nächste Stadt und habe mich bei der Kriminalpolizei gemeldet und habe mir also Empfehlungen geben lassen, wie ich mich verhalten könnte, dass ich es richtig mache. Und dann bist du wieder zurück ins Haus? Ja, und dann habe ich mir von Nachbarn ein großes Gewehr ausgeliehen und Patronen dazu, wieder woanders, weil der mir keine Patronen geben wollte. Und das habe ich dann auf der Schulter geschultert und bin überall rumspaziert damit, dass die sehen, dass ich mich verteidige. Ich verstehe, das macht einen, gibt einem dann eine gewisse Sicherheit. Es wäre doch eigentlich auch ganz pfiffig, wenn du dir einen großen Hund anschaffen würdest. Ich habe Angst vor Hunden. Ach so. Mich haben, als ich klein war, 3 Schäferhunde angefallen und gebissen. Ah, verstehe, dann ist das kompliziert. Cornelia, ich muss dir sagen... Aber ich belle manchmal wie ein Hund. Wenn jemand an der Tür ist, fange ich zu bellen an. Also das kann ich also schön und wirkungsvoll machen. Ja, verstehe, damit der verschreckt ist, derjenige. Ich bin ganz begeistert, weil ich mir so etwas für mich auch vorstellen kann. Ich mache das ja manchmal im Sommer für ein paar Wochen in Lappland. Da wohne ich dann auch mitten im Wald in einem Haus alleine und genieße das in vollen Zügen. Ich könnte das auch. Ich könnte das hier in Deutschland auch. Ich finde das ist wunderbar. Ich finde es wunderbar, ja. Das ist so schön. Das ist das Paradies auf Erden. Also darf ich nur ganz schnell, habe ich mir aufgeschrieben, was ich hier an Tieren habe. Gerne. Die alle am Haus sind. Ja. Reh, Hasen, Fasanen, Fledermäuse, Vogelstorch, Eisvogel, Eichenhäher, Rotkehlchen, Spechte, Ratten, Mäuse, Müllmäuse, Nacktschnecken. Du bist die gute Seele und die Tiere kommen gerne zu dir und die wissen, dass ich es gut... Ich bin noch nicht fertig. Würmer, Ameisen, Klar. Katzen, Bienen... Hummeln, Libellen, Krebse, Forellen und unterm Hausdach leben so viele, die Mäuse alle fressen. Ich verstehe. Sag mal, Cornelia, habe ich das gerade richtig verstanden, dass du fest entschlossen bist, auch in diesem Haus zu sterben? Ja. Ja. Wie oft bekommst du Besuch? Einmal im Monat bringt mein Sohn Essen. Mhm. Und gestern war der Kaminkehrer da, den habe ich aber nicht reinlassen, weil ich so viel Schnee am Dach habe. Genau. Und dann war heute noch jemand da, der das Wasser ablesen wollte von der Gemeinde. Ja. Der hat dann die Stelle gesucht und auch gefunden. Aber sonst, also sehe ich niemanden. Aber das ist natürlich ein gutes Stichwort mit dem Essen. Hast du ein Auto? Nein. Nee, das heißt, da muss wirklich einmal dann jemand kommen und dir bei Aldi oder bei Rewe oder weiß ich wo mal... Nein, mein Sohn kauft es ein für mich. Und dann hast du einen Vorrat für eine gewisse Zeit. Ja, und was ich vergessen habe, das habe ich halt nicht. Ich habe jetzt zum Beispiel für die nächsten 14 Tage kein Brot mehr. Oh je. Aber da bin ich selber schuld, weil ich habe also zu wenig bestellt. Aber da kommst du irgendwie über die Runden oder sollen wir schnell irgendwas organisieren für dich? Nein, das muss ich schaffen. Dann gibt es eben Haferflockensuppe oder ein paar geröstete Kartoffeln dafür. Geht auch. Das geht alles. Geht auch. Ich bin im Zweiten Weltkrieg aufgewachsen und habe meine Familie also damals versorgt. Meine Mutter hatte ein gebrochenes Kreuz, die wollte sich umbringen und die hat nicht kochen können. Und wollte auch nicht. Ja, sehr elegante Frau und die hatte also nichts mit Haushalt. Die hatte immer nur Dienstmädchen und die wollten da auch nicht bleiben. Ja, und dann habe ich Brennnessel und Pilze und alles gesammelt, was zu essen war. Und das kommt mir jetzt zugute. Also ich kann aus Brennnessel und ich habe sehr viel Wildkräuter vom Bach geholt. Und eingepflanzt und da kann ich gut kochen. Mensch, Cornelia, mit dir könnte ich eine ganze Stunde reden. Das macht mir so einen Spaß. Aber wir müssen leider gleich aufhören, weil wir schon eine ganze Zeit jetzt telefonieren. Aber du hast recht, man kann wirklich sich sehr reduzieren und man kann mit sehr wenig sehr gut auskommen das und zufrieden sein. Das wollte ich erreichen. Sein. Ja, das ich habe es geschafft, dass ich mit 100 D-Mark einen Monat lang ausgekommen bin. Ja. Da war ich ganz stolz drauf, weil ich früher viel Geld brauchte. Jetzt Sende ich sehr herzliche Grüße nach Süddeutschland, ins schneeverschneite, tiefverschneite Bayern, wo du mitten im Wald wohnst. Ja. Aber immerhin hast du ein Telefon da oder ein Handy. Telefon habe ich und Radio habe ich. Das ist ja schon mal sehr gut. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, Cornelia, dass es dir auch mit den Schmerzen erträglich wird und dass du dein ungewöhnliches Leben doch noch lange genießen kannst. Das wünsche ich dir sehr. Ich danke dir sehr. Ich freue mich immer, wenn ich dich sehe, weil dann denke ich, du sprichst direkt für mich. Aber du sagst sehen, das heißt, einen kleinen Fernseher hast du auch. Wie bitte? Du sagst, du sprichst von sehen, das heißt, einen kleinen Fernseher hast du. Ja, Fernseher habe ich auch. Ah, okay. Sonst kennt ich ja die Sendung nicht. So ist es, genau. Cornelia, vielen Dank für den Anruf. Ich wünsche dir eine schöne Zeit weiter. Wünsche ich dir auch. Schöne Grüße und alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Die Cornelia im tief verschneiten bayerischen Wald, das ist ja irre. Hier ist Florian. Florian ist 48. Hallo Florian. Hallo Domian. Hallo Florian, auch zu unserem Thema allein. Ja. Leg los. Ja, also meine Zeit, meine frei gewählte Zeit des Alleinseins liegt jetzt schon eine Weile zurück. Und zwar habe ich nach dem Zivildienst, nach der Schule den Zivildienst gewählt. Ja. Und ich wollte im Naturschutz Zivildienst machen. Mhm. Und nach vielen Telefonaten habe ich dann eine Stelle, hatte ich dann eine Zusage bekommen, und zwar vom Naturschutzbund Stade. Die haben mich dann auf die Elbinsel Hanskalpsand geschickt. Mhm. Dort habe ich in einem Bauwagen gelebt. Mhm. Und meine Aufgabe war, dort eine vogelkundliche und eine botanische Bestandsaufnahme zu machen. Und auf dieser Insel lebten keine weiteren Menschen? Also offiziell nicht. Es gab immer mal wieder auch Wildcamper, die dann dort mit Booten angelegt haben. Mhm. Das wurde dort vom Wasser- und Wirtschaftsamt geduldet, aber eigentlich... Warst du alleine da? Eigentlich war ich da alleine. Ich kenne diese Insel nicht. Wie groß ist die Insel ungefähr? Also die ist ungefähr 4 Kilometer lang und mhm. sehr schmal, also irgendwie 500 Meter breit oder so. Und ich habe neulich so einen ähnlichen Bericht im Fernsehen gesehen von einem jungen Mann, ein Student war das, der auf irgendeiner Nordseeinsel, die auch irgendwie ganz klein ist und unbewohnt, auch so lebte. Das erinnert mich jetzt gerade daran. Wie lange hast du da gelebt? Also ich habe da über 2 Sommer lang gearbeitet, und zwar dann, also über den Sommer im Grunde auch jedes Wochenende. Also ich hatte im Grunde gar kein Wochenende frei. Also und dann, 2 Sommer oder 2 Jahre? Ja, also 2 Jahre. Also damals waren das, glaube ich, irgendwie 18 Monate oder so, mhm. oder 15, mhm. 18. Also im Winter warst du dann auch da? Nee, im Winter, das ist hochwassergefährdetes Gebiet gewesen. Ach so. Und das ist also nicht zu verantworten, dort einen Zivildienstleistenden hinzuschicken. Mhm. Da habe ich dann auf dem Festland gearbeitet, in einer Vogelpflegestation. Aber dennoch warst du viele Monate allein auf dieser Insel. Genau, so, und das war auch, was mich anfangs zwar so ein bisschen gestreckt hat, weil ich dachte, wer weiß, ob ich das schaffe und ob mir da die Decke auf den Kopf fällt. Ja, und in der Zeit gab es kein Handy, mit dem du mal irgendwo anrufen konntest. Gab es da Strom? Strom gab es nicht. Also ich hatte ein Funkgerät, mit dem ich im Notfall hätte die Feuerwehr anrufen können, mhm, beziehungsweise ich musste einmal täglich mich melden, mhm. damit die wissen, dass alles in Ordnung ist. Mhm. Ja. So, aber im Großen und Ganzen, wie hast du diese Zeit in Erinnerung? Also für mich war das eine ganz wertvolle Zeit, weil ich dort das Gefühl hatte, eine wirklich sinnvolle Arbeit zu machen. Ich habe dort sehr selbstbestimmt gelebt und gearbeitet. Was genau hast du denn da gemacht? Ja, also das war, der Schwerpunkt war die ornithologische Bestandsaufnahme. Also, das heißt, gucken, welche Vögel da lebten und was die da so machen. Genau, das hieß dann für mich häufig sehr früh morgens aufstehen, teilweise um 4, 5 Uhr schon aufstehen, mhm. und die Gesänge halt, den Gesängen lauschen und Fundstücke, also Fundstellen sozusagen in der Karte eintragen. Das klingt ja sehr romantisch. Ja, das Aber irgendwann geht es einem dann vielleicht auch auf die Nerven, oder? Ja, also es war teilweise schwer auszuhalten. Hattest du sowas wie ein Kofferradio zumindest da? Ja, ich hatte ein Radio da, das musste ich ankurbeln, damit es Strom kriegt. Und eine Gitarre hatte ich da, um Musik zu machen. Und nun gut, also ab und an kam auch, muss ich zugeben, Besuch, ja. Oder ich konnte natürlich auch, ich hatte ein Motorboot und einen Kajak. Oh, wie super, das ist ja toll. Mit dem, das war auch notwendig, damit ich mich da versorgen kann mit Lebensmitteln. Ja. Oder Wasser und Gas. Und du hast dich mit Lebensmitteln versorgt. Das heißt, du bist dann an Land gefahren, hast eingekauft, oder wie? Genau. Ah ja. Aber dennoch, du hast den Gesängen der Vögel zugehört, hast das alles notiert und aufgeschrieben und so weiter. Aber du hattest bestimmt auch sehr viel Freizeit dort. Was hast du in dieser Freizeit gemacht? Gute Frage. Also, wie gesagt, ich habe Musik gemacht, einfach so vor mich hin. Ich habe dort dann teilweise, also es gab immer irgendwas zu arbeiten, zu reparieren. Also ich habe dann teilweise das Treibholz am Ufer verwendet, um dort irgendein Regal zu bauen oder... Ich habe mit der Cornelia gerade drüber gesprochen, Stichwort Angst. Nur auf einer Insel ist man ein bisschen geschützt, aber dennoch, gab es Momente der Angst auch, dass, während du dort alleine gelebt hast? Ja, das gab es. Also die Wildcamper, die hatten irgendwie das Gefühl, dass wenn dort quasi die Naturschützer aktiv sind, dass dort möglicherweise ihr Terrain in Gefahr ist und ihnen möglicherweise dort irgendwelche Verbote ins Haus stehen. Ach so, dann warst du nicht wohl gesonnen bei denen. Nein, das waren sie nicht und die haben mir dann teilweise auch gedroht, den Bauwagen anzuzünden und solche Sachen. Und einmal nachts kamen sie auch, ich weiß nicht, wie viel die schon Intus hatten, aber die haben dann an meinem Bauwagen gerüttelt und da habe ich wirklich echt ich schreckliche Angst gehabt und dann habe ich ab dem Tag ich auch so einen Knüppel in meine Tür gelegt. Also kein Gewehr, so wie die Cornelia, war irgendwie einfach irgendetwas, um das Gefühl zu haben, mich verteidigen zu können im Zweifelsfalle. Florian, wenn du an die Zeit zurückdenkst, was ist das Wichtigste, was du aus dieser Zeit mitgenommen hast? Also ich glaube, dass ich dort gelernt habe, mit mir selbst zurechtzukommen. Und das kommt mir zugute, insofern ich im Moment auch wieder alleine lebe. Aber ich nicht das Gefühl habe, dass das schlimm ist, sondern... Ich glaube auch, dass solche Erfahrungen ein gutes Persönlichkeitstraining ist. Eigentlich müsste jeder Mensch so etwas mal gemacht haben. Ich glaube, dass man stabiler im Leben steht, wenn man so etwas kann, einfach, wenn man das bewerkstelligen und meistern kann. Genau, das war auch, ich glaube, das war auch so ein bisschen mein Motiv, als ich mich dafür entschieden habe, einfach mich dem auszusetzen und das dann noch durchzuhalten, ne? Das durchzuhalten, vielleicht daran zu reifen. Genau, man wächst daran, Genau. Lieber Florian, ich danke dir, dass du uns deine Geschichte aus dieser Zeit des Zivildienstes erzählt hast und wünsche dir alles Gute. Danke für deinen Anruf. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Schönen Abend. Dankeschön dir auch. Tschüss. Ciao. Unser Thema heißt Allein und ich möchte gerne mit euch sprechen, die ihr bewusst allein lebt, die ihr sehr einsam seid und vielleicht auch sehr darunter leidet. Vielleicht habt ihr auch eine ganz besondere Meinung und steht mit dieser Meinung alleine da. Oder vielleicht habt ihr es allein geschafft, irgendetwas zu bewältigen, aus einer Situation herauszukommen, etwas zu stemmen. Allein heißt das Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. www.radio-darmstadt.de. Hier ist Nina. Nina ist 34. Guten Morgen, Nina. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Jürgen. Hallo Nina, ich freue mich, dass du da bist. Hallo, erstmal, es sagt natürlich wahrscheinlich in jeder Sendung jemand, aber du hast eine tolle Sendung, du bist ein ganz toller Mensch und ich freue mich sehr, mit dir sprechen zu dürfen. Ich danke dir vielmals, das ist sehr freundlich, dass du das sagst. Jetzt hast du zum Thema allein angerufen, warum? Da gibt es einige Punkte in meinem Leben. Also erstmal, ich bin vor 11 Jahren alleine nach Schottland ausgewandert, woher ich dich auch gerade anrufe. Ah. Das ist im schönen Edinburgh. Alleine nach Schottland ausgewandert, warum? Ich fand das Land toll. Das erste Mal war ich hier, wo ich 14 war, im Urlaub mit meinen Eltern und ich habe mich einfach verliebt in Land, Leute, Musik, Kultur. Habe dann meine Schule gemacht, Abitur, Ausbildung. Ich komme aus dem Bergischen Land ursprünglich. Aha. Und ja, wusste dann nicht so ganz, was ich nach der Ausbildung machen sollte, weil ich auf jeden Fall aus der Kleinstadt weg wollte. Ich war schon immer so ein bisschen Einzelgänger und nicht so viel Freunde. Was für eine Ausbildung hast du gemacht? Industriekauffrau. Ah ja, Ganz lapidar, ganz normal. Ja, und dann bin ich halt allein hier hingezogen. Ich gehe auch meistens, fahre ich allein in Urlaub. Ja, Moment mal, langsam. Das ist ja nur eine große Sache, mit 23 zu sagen, ich verlasse jetzt hier meinen Freundeskreis, alles, was ich kenne, und gehe ganz alleine nach Schottland. Das ist ja erstmal eine große Entscheidung. Du warst sicherlich vorher mehrfach auf Reisen dort gewesen. So habe ich es gerade verstanden, ja. Wie war denn das so, die ersten Wochen und Monate, als du der Mutterseelen allein im fernen Schottland gesessen bist? Ich fühlte mich eigentlich, es war ein Gefühl wie nach Hause kommen, weil ich halt sehr oft im Urlaub schon da war und ich fand es halt immer sehr bewundernswert. Ich habe Leute angeguckt im Urlaub, die in irgendwelche Häuser gegangen sind mit dem Schlüssel und habe gedacht, wow, die wohnen hier, wie toll ist das? Und ich habe einfach gedacht, mach doch selber. Aber du hast doch bestimmt Freunde und Familie zurückgelassen hier in Deutschland. Eigentlich noch, also meine Eltern, die sehe ich aber auch noch relativ oft, weil ich sag mal, es sind halt günstige Flüge und Freunde hatte ich nie sonderlich viel. Ach so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da großartig was zurückgelassen habe. Also es war eher, also eher eine gute Entscheidung, von den Sachen weg. Ja, bist du wirklich eine typische Einzelgängerin, dann fällt einem das leichter. So, jetzt hast du eine Ausbildung gemacht. Industriekaufmann ist nun gerade nicht so eine günstige Ausbildung, um im Ausland Fuß zu fassen. Da ist es immer günstig, wenn man Handwerker ist oder Arzt ist oder irgend so etwas. Was hast du dann gearbeitet in Schottland oder was arbeitest du? Ich habe 10 Jahre lang im Callcenter gearbeitet, also auch für deutsch und englische Kunden. Das war dann ganz praktisch, das sucht man eigentlich immer. Da kommt man immer ganz gut unter, ohne irgendwas zu haben. Und war dann aber auch nicht so, weil ich fühlte mich, das kommt auch noch dazu, ich fühle mich schon sehr lange als Versager, dass ich nicht viel im Leben erreicht habe. Also bin zwar woanders hingezogen, aber ich habe... Das kommt jetzt auch noch, das ist eigentlich der Hauptpunkt, oh Gott, ich bin 34, ich habe noch nie einen Partner gehabt, ich bin alleine, ich habe keine Kinder, ich arbeitete im Callcenter, bin halt ausgewandert, aber gut, dass jeder zieht von zu Hause aus, das sehe ich jetzt auch nicht so als was Tolles an, also ich... Doch, ich schreite mal eben ein, das ist schon eine tolle Leistung, wenn man in dem Alter so viel Mut hat, wegzugehen und sich in einem fremden Land alles neu aufzubauen, das ist schon eine tolle Leistung, das können ganz wenige Menschen nur, die das auch gut hinkriegen, ehrlich, da habe ich Respekt vor. Als du, bevor du weiterzählst, als du da nach Schottland gegangen bist, hattest du schon Wohnung und Arbeit vorher organisiert? Ja, das hatte ich so in einem Urlaub, hatte ich die Arbeitsstelle dann bekommen und dann in noch im Folgeurlaub darauf dann auch noch eine Wohnung in einer WG, was ganz furchtbar war. Also alleine wohnen tue ich sehr gerne. Aber schon mal das gut ist, vorbereitet. Was ich alleine gerne. Für die Schottland-Kenner unter uns, wo genau bist du denn da hingezogen, in welche Stadt oder welchen Ort? In Edinburgh, in die Hauptstadt. Und da lebst du auch heute noch? Ja, genau. Und heute bin ich, das ist so jetzt das Erste, wo ich wirklich mal stolz drauf bin in meinem Leben, nach 33 Jahren, ich bin jetzt Polizistin hier. Ach, guck, du bist Polizistin in Schottland, das ist ja lustig. Das heißt, du hast dann noch eine Ausbildung in Schottland gemacht zur Polizistin. Stecke ich gerade drin. Deswegen, da kommt aber jetzt zusätzlich auch immer noch, ich habe auch immer noch Angst, dass ich den Job vielleicht verlieren könnte, weil es auch immer noch Tests gibt und ich bin da immer noch nicht so überzeugt von. Und ich glaube, mein mangelndes Selbstbewusstsein ist auch der Hauptgrund, warum ich nie einen Partner hatte. Du klingst überhaupt nicht wie eine Person, die kein Selbstbewusstsein hat. Überhaupt nicht. Ich komme auch so gut klar. Es kommt auch nicht nach außen rüber. Ich kann auch super mit Leuten sprechen. Und wenn ich in Situationen bin, gerade natürlich als Polizistin braucht man das. Ich bin beim besten Willen keine graue Maus. Ich kleide mich gern. Ich bin sehr stylisch. All das Ganze, man wird es mir auch nicht ansehen. Aber du bist viel alleine in deiner Freizeit. Das verstehe ich jetzt schon, nach dem, was du erzählt hast. Hallo? Jetzt hat man uns die Leitung gekappt. Der schottische Geheimdienst hat's durchgeschnitten. Hallo Nina? Jetzt ist sie weg. Das tut mir leid. Aber ich meine, ausgewandert mit 23, jetzt Polizistin in Schottland, ist schon eine gute Nummer. Jetzt wünschen wir der Nina nur noch, dass sie bald auch vielleicht einen knackigen schottischen Polizisten kennenlernt. Und dann ist das Glück doch perfekt. Falls Nina jetzt noch zuhört, ich wünsche dir das von ganzem Herzen, dass es weiter bergauf geht. Und vor allen Dingen, dass du, nachdem alles schon so geklappt hat, die Liebe auch in Schottland finden wirst. Gut, dann haben wir 1.31 Uhr und machen weiter mit der Larissa. Und Larissa ist 23. Guten Morgen, Larissa. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Larissa. Und was geht's denn bei dir in Sachen allein sein? Ja, allein, also ich bin jetzt allein und es geht eigentlich um meinen Vater, der eigentlich immer allein war. Und zwar, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe ihn heute tot aufgefunden, also ich mich selber, ich war an der Wohnung. Heute? Ja. Und ich war in der Schule, ich habe eine Ausbildung momentan. Mhm. Und dann habe ich mit meiner Schwester geschrieben, weil wir die ganze Zeit immer ein komisches Gefühl hatten, weil er sich seit Montag nicht mehr gemeldet hat. Mhm. Und das war gar nicht so sein Ding. Wenn wir als Kinder angerufen haben oder geschrieben haben, hat er sich sofort gemeldet. Mhm. Und dann habe ich den Schlüssel von meiner Oma geholt, weil wir den halt nicht hatten. Und sind dorthin. Und der Schlüssel steckte in der Tür von innen. Also kamen wir nicht rein. Dann habe ich die Polizei gerufen. Mhm. Die hat dann die Tür aufgemacht. Ja, und dann haben sie ihn gefunden. Er hat sich selbst umgebracht mit Kohlenmonoxid. Wie genau, weiß ich nicht. Woher weißt du, dass er das mit Kohlenmonoxid gemacht hat? Haben die Einsatzkräfte dann erzählt. Mhm. Kohlenmonoxid haben sie geschrien, sind rausgerannt, haben die Gasmasken geholt und ja, ich durfte ja dann nicht mehr dahin und dann. Das heißt, du hast deinen toten Vater nicht direkt gesehen? Nee, nicht direkt, aber das geht mir schon sehr nah. Ja, das kann ich mir vorstellen, das ist ja klar. Ja. Wie alt ist dein Vater geworden? Er wäre jetzt 52 geworden im Mai, also 51. Und er hat, du sagst, immer alleine. Also er hatte nie richtige Freunde. Es fing damals an mit Drogen, dann hat meine Mutter ihn verlassen, weil sie konnte das nicht mit uns Kindern halt. Er hat Drogen genommen? Genau, er hat Drogen genommen. Welche Drogen? Er hat gekifft und Alkohol getrunken. Mhm. Hat er denn in der letzten Zeit noch gearbeitet? Nee, also er hatte wohl eine Stelle in irgendeinem Altenheim. Da fühlte er sich auch so wohl und war alles super und dann wurde er gekündigt und dann ging es irgendwie rapide ab. Ja, und ich weiß auch nicht. Weißt du denn, warum er sich das Leben genommen hat? Also er sagte mir zum Beispiel, wenn Feierlichkeiten anstanden, zum Beispiel mein Geburtstag oder Weihnachten, dass wir ihm halt immer fehlen und er gerne Zeit mit uns verbringen würde. Ja, ich denke mal irgendwie daran lag es oder so. Also du meinst, dass er sich wirklich aus Einsamkeit umgebracht hat? Ja, er hatte keine Freunde, keine wirklichen, nur welche, mit denen er das Gift hat oder wo er Drogen geholt hat. Ja. So, solche Leute halt, das sind ja keine Freunde. Achso, er war jetzt immer noch, in der letzten Zeit auch noch drogenabhängig? Ja, mal zu mal. Mhm. Es war mal gut, da war er super drauf und dann dachte man, es sitzt ein fremder Mann vor einem. Mhm. Ja, und irgendwann. Aber ihr habt in einer Stadt gewohnt, in einem Ort. Ja, genau, in Dortmund haben wir gewohnt. Zusammen. Er hat jetzt den nicht zusammen in einer Wohnung, aber. Ja. Es gibt zwei, du hast eine Schwester noch oder gibt es noch mehr Geschwister? Ne, ich habe eine Schwester, sie ist 19. Mhm. Ja, wie oft kommt damit auch nicht klar. Wie oft habt ihr euch denn getroffen wie oft hast du dich mit deinem Vater getroffen? Ja, es kam immer so per Zufall. Mal alle 2 Monate, dann jeden Monat dreimal und mal viermal in der Woche. Mhm. Das war immer unterschiedlich. Hast du dich gerne mit ihm getroffen? Ja, super gerne. Ja. Ich hätte auch gerne Zeit mit ihm verbracht, aber ich weiß auch nicht, warum man es nicht macht. Ne? Das ist immer die Sache dann hinterher, die man sich dann stellt immer. Er hat nichts an Briefen oder Mails oder so hinterlassen für euch? Ja, also zu uns hat er im Moment, also er hat keine SMS oder so geschrieben. Ob ein Brief in der Wohnung liegt, kann ich nicht sagen, weil die Polizei uns nicht reingelassen hat. Ja. Das dauert jetzt erstmal, bis die den Leichnam freigeben und alles. Nun ist ja, du stehst ja heute quasi unter Schock, das kann man ja sagen. Ja, aber richtig. Du bist ja noch gar nicht klar bei, das ist ja nicht realisiert, was da passiert ist. Du hast deinen Vater heute tot mehr oder weniger gefunden und wuschen schon so Gedanken durch den Kopf, dass du dir auch Vorwürfe machst? Ja, riesengroße Vorwürfe. Ich habe auch schon gesagt, ja, das ist alles meine Schuld, weil ich ihn halt, weiß ich nicht, ich habe alles ernst genommen, was er gesagt hat, aber nie irgendwie irgendwas dagegen getan, dass ich mal mehr mich mit ihm getroffen hätte oder so. Man muss andererseits natürlich auch dann immer sehen, es war ein erwachsener Mensch, der natürlich von sich aus auch vielleicht, der hätte mehr initiativ werden können. Ja, klar. Nicht nur bezogen auf euch, sondern vielleicht auch auf sein ganzes Leben. Und trägt somit Verantwortung für sein eigenes Schicksal. Und ja, er hat es so gewollt, denke ich mir, ne? Hast du heute auch schon mal in all der Trauer oder in dem Schock auch schon mal Zorn gespürt, dass er dir das und euch angetan hat? Ja, habe ich schon. Ich habe mich gefragt, warum jetzt? Ich habe im April meine Prüfung, ich habe ja eine Ausbildung momentan. Mhm. Ja, und gerade jetzt, ich weiß es nicht, warum, was ihn jetzt geritten hat. Und vor allem am Montag war meine Schwester noch da. Mhm. Da war alles super. Und ich weiß nicht, Montag 23 Uhr habe ich ihn versucht anzurufen und da ging er schon nicht mehr dran. Und dann habe ich mir ja gedacht, dann muss es ja dann irgendwann passiert sein. Mhm. Und man ist ganz sicher, dass Fremdeinwirkung ausgeschlossen ist? Ja, die sind ausgeschlossen. Ja. Ja. Du hast dich mit deiner Schwester bestimmt heute auch schon getroffen und ihr habt zusammengesessen. Ja. Was sagt sie? Sie ist auch total schockiert. Wir können eigentlich gar nichts dazu sagen. Der Schock sitzt noch tief. Mhm. Ich denke mal, in den nächsten Tagen wird das alles dann hochkommen und dann kann man auch besser darüber reden. Dann kann man besser darüber reden und vielleicht finden die ja noch irgendetwas in der Wohnung, was für euch vielleicht wichtig ist. Vielleicht hat er ja wirklich was Schriftliches hinterlassen. Ja, es wäre vielleicht ein Vorteil für uns, dass wir dann irgendwo dran festhalten können. Ich weiß es ja auch nicht. Ich würde es euch wünschen, wirklich, dass er was hinterlassen hat. Dann ist es eher eine Erklärung. Dann kann man das vielleicht auch noch eher begreifen. Ja. Und ja, weil das ist echt wie vom Kopf geknallt einfach. Ne? Hat die Polizei jetzt auch den Körper deines Vaters beschlagnahmt? Ja. Ja. Die schauen jetzt halt nach, ob was für Drogen drin waren oder ob er sich irgendwelche Tabletten eingeschmissen hat. Mhm. Und dann wird er, also bis zu 14 Tagen kann es dauern, bis das freigegeben wird. Mhm. Ja, ich muss das alles mit der Beerdigung klären und die Wohnung kündigen. Das heißt, da kommen viele, viele organisatorische Sachen jetzt auf dich und auf euch zu. Ja. In der nächsten Zeit. Genau. Das tut mir sehr leid, dass euch das widerfahren ist. Und dass dir das widerfahren ist, Larissa, das beschreibt ja jeder, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wenn man das nicht selbst erlebt hat. Naja. Ja, das kann man echt nicht. Also mir tut es sehr, wirklich sehr leid, Larissa. Und ich möchte dir gerne jetzt auch noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten. Ein paar Worte können ja nicht schaden. Und, nö, klar, kann man sich mal gerne anhören. Ja. Und er kann dir auch noch ein paar Tipps geben, wenn es sehr schlimm wird in den nächsten Wochen, wohin du dich wenden könntest, wo du auch Hilfe in Dortmund findest. Mhm. Ja? Okay, so machen wir das. Gut, Larissa, dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder. Das heißt, der Henning ruft dich gleich an. Hm? Lieben Dank für den Rückruf. Alles Gute, tschüss. Schönen Abend, ciao. Danke, tschüss. Es kann vielleicht sein, dass der eine oder andere von euch jetzt ein bisschen irritiert war, weil die Larissa so beschwingt und fröhlich das erzählte. Aber das ist ein ganz typisches Verhalten für Leute, die unter einem schweren Schock stehen. Ich glaube, wenn wir eine Woche später oder zwei Wochen später mit Larissa reden würden, würden wir sie gar nicht wiedererkennen. Das habe ich hier in der Sendung schon oft erfahren und mitbekommen von Menschen, die gerade so etwas erlebt haben, dass man dann so eine Reaktion an den Tag legt, so ein Verhalten an den Tag legt. Hier ist Michael. Michael ist 58. Guten Morgen. Morgen. Morgen, Michael. Du hast dich auch zum Thema allein gemeldet. Warum? Ja, unter dem Aspekt Asperger. Ja. Also, das ist ja eine Ja, es geht auch etwas schwierig mit den Begriffen. Da ändert sich auch immer alles. Das nennt sich ja heute Autismus-Spektrum-Störung, der ganze Bereich. Ja, darunter leidest du. Ja. Dein ganzes Leben lang, vermute ich schon. Ja. Ja. Wie, das ist ja wirklich eine schwierige Erkrankung. Die meisten können es gar nicht richtig einordnen, weil es wirklich so viele Aspekte gibt. Beschreib doch mal einfach von dir, wie du diese Erkrankung erlebst. Wie? Ja, es ist ja so, dass, also mir ist das ja jetzt auch erst im Laufe des letzten Jahres klar geworden. Das ist für mich natürlich eine Revolution gewesen. Ach, im letzten Jahr erst? Ja. Was hast du denn früher gedacht, was mit dir los ist? Gar nichts habe ich gedacht. Und? Eigentlich habe ich gedacht, im Grunde habe ich gedacht, ich bin der einzig normale Mensch auf der Welt. Mhm. Also, Wie zeigte sich denn der Autismus bei dir? Was haben die Leute dir gesagt? Du hast es selbst ja gar nicht gemerkt. Ja, du hast ja als grundsätzlich Probleme in der Kommunikation und so weiter. Das funktioniert einfach nicht richtig. Man ist sehr in sich verschlossen. Nein, nee, das gar nicht mal. Im Gegenteil. Ich bin ein sehr kontaktfreudig, offener Mensch. Was funktioniert denn dann in der Kommunikation nicht? Missverständnis. Also man ist auch zu ehrlich, zu direkt. Man sagt, diese ganze Höflichkeitsfloskeln kann man nichts mit anfangen. Mhm. Und aber man sagt einfach, sagen wir mal, die Wahrheit, ne? Die will keiner hören. Was für Wahrheiten hast du denn ausgesprochen? Ja, wenn ich sage, du bist bekloppt, sagen wir mal, ja, weil du jetzt Unsinn redest, oder will ja keiner hören. Sagst du so frei raus, du bist ja bekloppt. Ja. Ja, wenn er bekloppt ist. Andere Leute würden aus Höflichkeit dann lieber schweigen und darüber hinweggehen. Aber es muss ja irgendetwas passieren. So, und da hat natürlich keiner auf Dauer Lust drauf, ne? Mhm. Dann lernst du Leute kennen und dann machst du dreimal sowas. Man denkt sich ja nichts dabei. Ja. Also ist ja nicht, dass man den anderen was Böses will, im Gegenteil, ja. Also ich will ihn ja im Grunde nur darauf aufmerksam machen, dass er bekloppt ist, dass er selber merkt, dass er bekloppt ist. Wann, im Grunde will ich ihm mehr helfen, aber so versteht er das natürlich nicht. Durch was hast du denn gemerkt, dass die Leute irgendwie merkwürdig auf dich reagieren? Ja, man hat einfach keinen Kontakt zur Welt. Ja. Also die anderen wollen nicht viel mit dir zu tun. Menschen, ja. Auch zu diesem ganzen System. Man kann das alles analysieren im Kopf. Ich bin auch sehr intelligent. Dadurch kompensiert man das wahrscheinlich auch automatisch. Mhm. Und so weiter. Also es ist sehr kompliziert zu erklären. Und hattest du denn in den letzten Jahrzehnten zum Beispiel eine Beziehung? Ich hatte mal eine, aber das ist jetzt auch schon ewig her. Also du lebst wirklich sehr allein und hast auch keine Freunde. Ja, ja, das mit Frauen ist natürlich dasselbe Problem wahrscheinlich. Man bewegt sich anders, man macht alles anders als die anderen. Also ich sehe ja, was die anderen machen. Und da sage ich in der Regel ja, so will ich nicht stehen oder gehen oder sitzen. Mhm. Was machst du beruflich? Ich bin Hausmeister in einem Behindertenwohnheim. Ja. Das heißt, du lebst bedingt durch diese Erkrankung alleine, aber du empfindest das gar nicht als schlimm. Oder? Ich lebe allein, ich lebe auch gern allein. Ich bin auch kein Mensch, der Leute, also 24 Stunden aushalten könnte. Mhm. Andere Menschen, egal wen jetzt. Ich bin eigentlich gerne alleine, aber ich bin auch gerne mit Leuten zusammen. Was vermisst du denn in deinem Leben? Das Problem ist, was ich den Aspekt, den ich hereinbringen wollte, ist, ich kann mit 1000 Leuten zusammen sein und bin trotzdem alleine. Mhm. Also fühle mich, also ich habe keinen Kontakt. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber ich sehe ja, wie ihr euch verhaltet und in die Arme fallt, aber die Frage ist, wenn Michael, ihr euch trefft und so weiter. Und da habe ich das Gefühl, dass eure Kontakte, die normalen Kontakte, irgendwie intensiver sind. Die Frage ist, Michael, wie sehr leidest du darunter? Ja, dass man das auch gerne hätte. Aber du weißt ja gar nicht, was du vermisst. Ja, weiß ich auch nicht. Insofern könntest du auch den Standpunkt haben, okay, ich bin so, wie ich bin und egal. Ja, Habe ich ja im Groben Ganzen. Wie kam es, dass du im vorigen Jahr oder vor anderthalb Jahren dich hast untersuchen lassen? Durch euch, durch den WDR. Also ich habe immer wieder mal so Sendungen gesehen über das Thema und habe jedes Mal gedacht, ja, das bin ich ja, was da beschrieben wird. Ach, und dann bist du zum Psychiater gegangen? Ich habe dann mal losgelegt. Ich meine Grundidee war, dass ich die Idee hatte, wenn ich jetzt mit Asperger-Menschen zusammenkomme, müsste das ja besser funktionieren. Ist es so? Ja. Ja. Ist so. Was funktioniert denn da anders? Ja, erklären kann man das auch nicht, weil ich bin in der Selbsthilfegruppe, war da letztens mit einem unterwegs und der, also ein junger Mann, der hat sich quasi in mich verliebt, der wollte gar nicht mehr, obwohl er jetzt weg ist, weil er auch woanders in anderen Städten irgendwo rumturnt. Wir haben uns sofort verstanden und sagte der dann auch, also wie ich mit ihm spreche, das fand der toll, ne? Wenn ich dabei wäre, wenn ihr beiden zusammen seid und ihr beide miteinander redet, wäre ich dann deiner Einschätzung nach etwas geschockt, wie ihr miteinander umgeht? Nö. Nö. Also, das hat mich dein Kollege eben auch schon gefragt. Es ist ja nicht so, dass ich mit allen Menschen Probleme habe, erstaunlicherweise. Es ist ja auch, also dieses ganze Asperger-Thema ist ja schwer zu definieren, dass man sagt, viele Menschen haben Asperger-Züge und so weiter. Die sind dann vielleicht keine, oder was ist ein Asperger oder was ist keiner, das genau zu definieren ist unheimlich schwierig. Das ist mir schon klar, aber versuche mir zu erklären, wie du mit diesen Leuten, die in der Selbsthilfegruppe sind oder mit diesem jungen Mann, inwiefern gehst du mit dem anders um, kommunizierst du mit dem anders als mit anderen? Ich gehe mit ihm nicht anders um, aber er kommt damit eben klar, weil er auch Asperger ist, ne? Diese direkte, wir haben uns ja auch sehr intensiv unterhalten über alles Mögliche, über sein Leben oder mein Leben. Und diese direkte Da kannst du ja immer sagen, du bist ja bescheuert und der findet das völlig normal und der sagt... Aber habe ich auch gar nicht gesagt, aber... Aber könntest du, wäre nicht schlimm. Aber ja, eben, ich merke das ja vor allen Dingen, wenn man, was der Mensch, die anderen Menschen, merke ich auch, die normalen Menschen, mit denen ich zu tun habe, auch interessant, also die sagen ja alle, dass man mit mir gut reden kann und so weiter, ja. Mhm. Also und dann kommt man irgendwann auf die Person zu sprechen, auf ihr Leben, auf ihre Probleme oder die kommen irgendwie zutage. Und eben, ich will den Leuten immer helfen, wenn ich sehe, dass sie Probleme haben, dass ihnen besser geht oder dass sie Probleme wegbekommen. Und die wollen natürlich auch nicht über ihre Probleme reden oder fühlen sich dann eben angegriffen. So, und dann merke ich immer, und ich gehe dann eben ganz konkret darauf zu und bohre da auch rum und so weiter. Und dir geht es besser. Normal keiner. Dir geht es besser, seitdem du in dieser Selbsthilfegruppe bist? Nö, das nicht. Mir geht's besser, seitdem ich für mich jetzt offizielle Diagnose habe ich noch gar nicht. Das ist noch ein anderes Thema. Seitdem ich für mich weiß, dass ich Asperger bin, dass eben nicht... Weil du dich besser nicht verstehst. Alle Menschen bekloppt sind und ich, sondern das war ja irgendwie, baut man ja intuitiv, was weiß ich, wie man das, eine Überheblichkeit auf oder wie man das nennen soll. Das heißt, du hast jetzt die Möglichkeit zur Identifizierung mit anderen. Oder eine Aggression kann man es ja auch nennen, was man aufbaut gegen die Welt, ja. Was? Und dass man jetzt sagt, dass ich jetzt weiß, ich bin nicht normal. Und jetzt auch besser weiß und spüre auch, also das auch besser merke jetzt. Verstehe, was du meinst. Ich verstehe das. Was nicht funktioniert. Ja. Fühlst du dich weniger allein auch? Nö, das kann man jetzt nicht sagen. Ja, aber eigentlich doch. Es gibt doch jetzt andere Menschen, die dich eher kapieren und ja, verstehen. Ja, das ist eben das Problem. Da habe ich mir jetzt auch schon Gedanken drüber gemacht, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel, man bewegt sich an der Kasse oder es entstehen ständig Probleme, weil ich irgendwo anders stehe, als die Leute das gewohnt sind, ja? Wie stehst du denn? Ja, nicht nicht in der Schlange wie die anderen. Sondern? Ja, brav in der Schlange. Wie, sondern, was machst du? Ja, ich stehe vielleicht einen Meter weiter links oder was weiß ich. Ach so. Ah, ja. Also okay. Wo ich gerade Lust habe. Also denke ich doch gar nicht drüber nach. Mhm. Und dann geht's natürlich ständig los und dann stehen sie auch an der Kasse, wird dann gefragt. Obwohl ich ja an der Kasse kann man ja sehen, dass ich da stehe. Mhm. Das nervt natürlich auch, aber das ist mir auch egal. Weil ich will mich ja erstmal wohlfühlen. Ja, aber wenn du jetzt auch jemanden siehst, der irgendwie komisch da steht, dann weißt du, der tickt so wie ich. Ja, das ist relativ unwahrscheinlich. Ja, gut, aber du, das kann ja sein, dass der das Freund... Könnte das sein. Ja, ja. Sicher. Was ist dein Wunsch? Wohin? Was ich noch eben sagen wollte, und die Frage, die sich automatisch ergibt, wenn jetzt einer im Rollstuhl fährt, ja, und andere Leute behindert, ne, dann sehen die ja, der sitzt im Rollstuhl und akzeptieren das. Mhm. Wenn du aber, jetzt sieht das ja keiner, habe ich mich auch gefragt, wenn ich mir jetzt ein Schild Asperger umhänge, was passiert dann, ne? Gar nichts. Das verstehen die Menschen nicht. Ja, selbst wenn sie verstehen würden, eben, das ist eben das Problem. Also ich glaube weniger, dass ich das Problem bin, sondern dass die anderen das Problem sind. Das ist ganz oft so bei Erkrankungen oder bei Dingen, die von der Norm abweichen. Da ist die Norm das Problem und nicht derjenige, der abweicht. Aber vielleicht, Michael, hat dein Anruf jetzt hier in der Sendung ein kleines bisschen dazu beigetragen, dass man das ein bisschen versteht. Ja. Wir haben uns ja bemüht, das zu erklären. Du hast es ja auch ganz gut erklärt. Dafür danke ich dir. Ja. Und insofern steter Tropfen höhlt den Stein, ne? Wie es so heißt. Ja, genau. Danke für den Anruf. Alles klar. Tschüss. Lustig, wie er sich so verabschiedet. Das ist genau das, was er gerade sagt. Ja, tschüss dann. Ne? Tschüss, ja. Hier ist Roswitha. Roswitha ist 54. Guten Morgen, Roswitha. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Roswitha. Allein. Ja, hat eine ganz neue Bedeutung für mich seit 7 Tagen. Mein Mann ist vor 7 Tagen gestorben und ich habe ihn die letzten 3 Monate zu Hause zu Ende gepflegt. Und er war sehr schwer krank? Ja. Was hat er gehabt? Speiseröhren- und Magenkrebs. Mm. Er war später also nur noch 40 Kilo, also ein Schatten seiner selbst. Und er wollte unbedingt zu Hause bleiben. Und ich habe gesagt, solange ich das schaffe, es hat auch... Ich finde einfach diese ewige Krankenhausrotation und hier die Klinik, dann wieder die nächste Klinik und so, das war oft unwürdig. Mhm. Er ist dann auch zu Hause gestorben? Ja, in meinen Armen. Hattest du eine Hospizbetreuung, palliativmedizinische Betreuung zu Hause? Ja, palliativmedizinische Betreuung hatte ich, ja. Warst du alleine, als er gestorben ist mit ihm? Nein, meine Tochter ist wieder für die Zeit hier eingezogen, also vor drei Wochen vorher. Mhm. Konnte ich hier nachts nicht mehr alleine bleiben und habe meine Tochter gefragt. Die hat zwar selber Familie, aber... Warum konntest du nicht alleine bleiben? Ich hatte das Gefühl, ich kann mit ihm nicht alleine bleiben, wenn es dann passiert. Hattest du Angst vor? Ja. Mhm. Weil es ist einfach auch ein Stück von mir gegangen. Mhm. Das ist einfach... Wir sind so lange zusammen, wir sind 35 Jahre verheiratet. Mhm. Und wie alt ist er geworden? Ich habe meinen Mann kennengelernt und habe abends meine Freundin angerufen und habe gesagt, das ist der Vater meiner Kinder. Die haben mich alle für bekloppt erklärt. Da warst du wie alt? Oh, ich glaube 14 oder 15. Oh. Also eine Jugendliebe? Absolut. War er auch ungefähr in deinem Alter? 6 Jahre älter. 6 Jahre älter. Hm. Wie waren die Jahre der Ehe, die hinter euch liegen? Also ich im Moment versuche ich oft nur an diese super schönen Sachen zu denken, an unsere 2 Töchter, an die vielen schönen Urlaube, die wir gemacht haben. Wir haben ein Haus gebaut, ne? Also so richtig konservativ und klassisch. Mhm. Gab es auch schwierige Zeiten? Ja, natürlich. Wenn mir einer erzählt, in der Ehe ist immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, der lügt sowieso. Mhm. Aber wir haben... eine Krise gab, als die Kinder so beide aus dem Haus waren und wir auf einmal keine Familie mehr waren, sondern wieder Paar. Mhm, und mussten dann wieder neu entdecken, unsere Interessen gehen da eigentlich ein bisschen weiter auseinander. Und dann haben wir einfach therapeutische Hilfe für ein halbes Jahr in Anspruch genommen und haben beide gesagt, wir wollen an unserer Ehe festhalten. Und wir lieben uns ja immer noch, nur es ist irgendwie ein bisschen komplizierter geworden. Mhm. Und ihr habt es dann geschafft? Ja. Mhm. Wie ist er denn, also wusste er um die Ernsthaftigkeit seiner Situation in den letzten Wochen und Monaten? Ja. Wie ist er denn? Er hat auch ganz bewusst, er hatte letztes Jahr diese große OP in der Uni in Köln und hat dann die erste Nacht untersucht, war prima, die zweite war der Tumormarker auf einmal erhöht und dann hieß es ja, Metastasen bei der nächsten Untersuchung, also zwei Wochen später, Knochenmetastasen, ist gestreut im ganzen Körper, keine Chance mehr. Großer Schock, große Verzweiflung. Wie ist er damit umgegangen? Ganz unterschiedlich. Bei mir, wenn wir alleine waren, halt auch bei mir im Arm und hat geweint und hat gesagt, das darf nicht wahr sein, wir hatten noch so viel vor. Er ist gerade 60 gewesen. Ich meine, ich weiß, es haben auch einen Haufen noch jüngere Leute, aber wir hatten uns ja nicht so auf das Rentenalter gefreut und dass man eben halt keine Zwänge mehr hat mit Beruf und... Ja, worauf man sich dann so freut, wenn man frei wird. Ja, das Blöde ist, ich bin seit 2008 MS-krank und mein Mann hat mich die ganze Zeit super unterstützt und hat immer gesagt, das kriegen wir hin und egal, wie es bei dir weitergeht. Glaubst du denn, dass er in der allerletzten Zeit kurz davor war, den Tod auch annehmen zu können? Also ich weiß, dass er echt erst gekämpft hat, weil der Arzt auch gesagt hat, er hat ein super Herz und eigentlich, der hat 17 Tage keine Nahrung mehr zu sich genommen. Und getrunken hat er auch 8 Tage nicht mehr. Ne? Aber das Herz war eben halt noch so stark. Und dann irgendwann habe ich bei ihm am Bett gesessen oder im Bett gelegen mit ihm im Arm und habe gesagt, Schatz, du musst nicht mehr kämpfen. Du darfst gehen. So schwer mir das fällt, aber du darfst auch gehen. Das hat er auch verstanden. Ja. Was hat er gesagt oder reagiert? Also er hat nur noch reagiert mit einem leichten Nicken und hat so meine Hand genommen und so. Und dir zugestimmt. Ich habe dich verstanden, ja. Du hast gerade gesagt, dass er in deinen Armen gestorben ist. Ja. Und deine Tochter auch dabei war. Nee, meine Tochter war im Nebenzimmer und hat geschlafen. Ach so. Wir haben ja dann so mehr Schichtdienst gemacht, weil die Nächte waren, ja, man konnte eine Stunde oder anderthalb mal schlafen, aber dann musste wieder eine Spritze gegeben werden oder musste sauber gemacht werden. Also es war, das war immer... Was war das für dich für ein Moment, als er dann seinen letzten Atemzug getan hatte? Da war es für mich, als wenn ein Stück von mir mitgeht. Als wenn man mir irgendwas rausreißt. Er war die Liebe meines Lebens. Gab es denn nicht vielleicht dann auch danach so ein kleines Gefühl, er hat es geschafft? Ja, natürlich. Er muss nicht mehr leiden? Absolut. Es ist auch ganz wichtig, weil... So muss man das dann ja auch sehen. Ja. Er hat ja wirklich, wie du es jetzt angedeutet hast, eine schwere Leidenszeit mit großen, großen Schmerzen und Ängsten und Beschwerlichkeiten hinter sich und einen starken und heftigen Kampf ausgefochten. Ja. Und dann ist es auch eine Gnade, gehen zu können. Ja. So schlimm und so traurig das ist, aber man muss es dann auch so sehen. Mein Kopf sagt mir das auch ganz klar, dass ich so denken muss. Aber mein Herz sagt was ganz anderes. Weißt du, was ich glaube, Roswitha, wenn man so traurig ist, wenn man jemanden verloren hat, das ist auch kein wirklicher Trost, aber es tut gut, das zu denken. Nämlich, dass man dankbar dafür sein muss, dass man die Zeit, die man hatte, gemeinsam miteinander verbringen durfte. Das stimmt, dass man die schönen Sachen sich so vor Augen führt und dankbar ist, wem auch immer, dass man das bekommen hat. Ja. Das ist ein großes Glück. Es haben nicht viele Leute das Glück, wirklich einen Partner kennenzulernen und zu sagen, ja, das ist er. Und, genau. Ne? Und du hast gesagt, ihr habt zwei tolle Töchter. Ja. Ihr habt schöne Urlaube gemacht, ihr habt ein Haus gebaut. Das gibt so viele Glücksstunden, die ihr gemeinsam verbracht habt. Die wiegen so, so viel. Und ich glaube, dass einem das ein kleines bisschen über diesen schweren Schmerz zunächst hinweghelfen kann. Ja, ich muss einfach weiter. Also ich habe schon gesagt, wenn ich die Kinder nicht hätte, wüsste ich nicht, wofür weitermachen. Ja, die Kinder sind sehr hilfreich. Liebe Roswitha, die Sendung ist gleich rum, du hörst die Musik im Hintergrund. Ja. Ich möchte dir aber sehr gerne anbieten, dass wir dich gleich nochmal anrufen, weil ich dich nicht so einfach jetzt hier verabschieden möchte. Okay. Ja, dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Okay. Alles Gute wünsche ich. Danke, du mir. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Andreas Fulford. Morgen und übermorgen sind wir nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio bei 1Live. Montag ist gar keine Sendung. Nächste Woche Dienstag wieder Radio und Fernsehen zusammen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.